viele Jahre. Für uns zwei die schönste Zeit. Du und ich, das einzig Wahre. Dachten wir bis zur Unendlichkeit. Deine Liebe ist der Wahnsinn, hast du oft zu mir gesagt. Willst du immer mit mir leben? Das hab ich mich oft gefragt. Es ist die Sehnsucht nach dir, die meine Liebe entfacht. Die Sehnsucht in mir, sie hat mich hilflos gemacht. Und ich seh dich vor mir stehen, will mit dir durchs Leben gehen. Du bist die Sehnsucht meines Lebens, jede Nacht. Love your mansions in the dark and sea. Your tender love is no fantasy. Love your mansions all in the night. Can you feel your by my side? Spielt mein Herz total verrückt. Du hast mich um den Verstand gebracht mit deinem Zauberblick. Was mit uns war der Wahnsinn, flüsterst du mir zärtlich zu. Auch wenn ich dich nie mehr spüren kann, meine Liebe bleibst nur du. Es ist die Sehnsucht nach dir, die meine Liebe entfacht. Die Sehnsucht in mir, sie hat mich hilflos gemacht. Und ich seh dich vor mir stehen, will mit dir durchs Leben gehen. Du bist die Sehnsucht meines Lebens, jede Nacht. Love your mansions in the dark and sea. Your tender love is no fantasy. Love your mansions all in the night. Can you feel you're by my side? Ist die Sehnsucht nach dir, die meine Liebe entfacht. Die Sehnsucht in mir, sie hat mich hilflos gemacht. Und ich seh dich vor mir stehen, will mit dir durchs Leben gehen. Du bist die Sehnsucht meines Lebens, jede Nacht.